1. Die sind die Gebote, Vorschriften und Rechtsbestimmungen, die ich im Auftrag des Herrn, Urs Gottes, Lehren soll, damit sie in dem Land, das in Besitz nehmen wordet, sorgfältig befolgt. 2. Die soll dazu dienen, dass du, deine Kinder und Enkelkinder ein Leben lang den Herrn, deinen Gott, Furchten und Elsein Gebote und Vorschriften, die ich dir hutgib, einhalten, damit ein langes Leben hat. 3. Hör, Israel, und achte darauf, dies Anweisungen zu befolgen, damit es dir gegetende Uke stark vermehrt in dem Land, das von Milch und Honig überfließt, wie der Herr, der Gott deiner Vater, es dir verheißen hat. 4. Hör, Israel. Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. 5. Du sollst den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und all deiner Kraft lieben. 6. Dies Wort, die ich dir hüt gebiet, sollen dir stets im Gedächtnis bleiben. 7. Du sollst sie deinen Kindern eindringlich lehren und über sie sprechen, sowohl wenn du zu Hause bist als auch unterwegs, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. 8. Bind sie als Sachen und dein Hand und trage sie als Sternschmark zwischen deinen Augen. 9. Schreib sie auf die Terpfossen deines Hauses und an dein Tor. 10. Wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land führt, das deinen Vatern Abraham, Isaac und Jacob unter Eid versprochen hat, ein Land mit großen und praktischen Städten, die du nicht erborest. 11. Mit Hausen voller Gutter, die du nicht angesammeltest, mit ausgehauen in Zisternen, die du nicht gegrabenest, und mit Weinbergen und Olivenhainen, die du nicht geflantest, und du dann reichlich davon isst. 12. Dann nimm dich in Acht, dass du den Herrn nicht verjest, der dich aus Ägypten, dem Land der Sklaverei, herausgeführt hat. 13. Du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten, im deinen und bei seinem Namen schworen. 14. Sollt jedoch keinen anderen Gotten folgen, den Gotten der Volker, die rings im Uke wohnen. 15. Denn der Herr, dein Gott, der in deinem Mitte ist, ist ein eifersüchtiger Gott, sein Zorn konnte sich leicht gegen dich entzünden und dich vom Erdboden tilgen. 16. Sollt den Herrn, euren Gott, nicht auf die Probe stellen, why es in Masse getten hat. 17. Vielmehr sollte die Gebote des Herrn, yours Gottes, so ich sein Vorschriften und Bestimmungen, die Uke gegeben hat, gewissenhaft befolgen. 18. Tuesday was in den Augen des Herrn recht und gut ist, damit es dir gegeten du in das Schoenland hineinkommst und es in Besitz nimmst, das der Herr deinen Vatern zugeschworen hat. 19. Dies Wort geschehen, wenn der Herr, wie es versprochen hat, all dein Feinde vor dir vertreibt. 20. Wenn dich dein Sohn in Zukunft fragt, was bedeuten dies Vorschriften, Bestimmungen und Rechtsordnungen, die der Herr, unser Gott, Uke geboten hat. 21. Dann sollst du deinem Sohn antworten, wären Sklaven des Pharao in Ägypten, doch der Herr führte uns mit mächtiger Hand aus Ägypten heraus. 22. Der Herr vollbracht vor unseren Augen groß und verheeren Sachen und Wunder in Ägypten, Pharao und in seinem ganzen Haus. 23. Uns aber führte von dort heraus, uns hier herzubringen und uns das Land zu geben, das unseren Vatern zugeschworen hat. 24. Und der Herr gebot uns, all dies Bestimmungen zu befolgen und den Herrn, unseren Gott, zu fürchten, damit es uns stets gegetten zu unserem Leben erholt, ysbis hüt der Fall ist. 25. Es word uns als gerechtig keet angeregnet werden vor dem Herrn, unserem Gott, wenn wir darauf achten, all dies gebot zu befolgen, so why es uns aufgetragen hat.